Dokumentation. Der richtige Moment. 7 Sekunden gebe ich mir. Für einen Atemzug. Für eine Haltung. Für einen Sitz. Wenn das zu nichts geführt hat, lasse ich es sein.